In den Missionen unter den Heiden und Ungläubigen haben sie gemäß ihren Jahresberichten die Eingeborenen zu Tausenden bekehrt und getauft. Was ist von diesem mit bewundernswerter Beharrlichkeit betriebenen Werke geblieben? In Japan nichts. In China die wenig erbauliche Erinnerung an Gebarungen und Anpassungen an vorgefundene Zivilisation. Piaget spielt an auf die vom Papsttum scharf verurteilten Anpassungen der Jesuiten an heidnische Gebräuche. In Indien ähnliche Anpassungen und Streit mit der katholischen Autorität. In Abessinien, wo sie sich als Herren fühlten, ein kurzer Aufenthalt und dann die Vertreibung. In Amerika die Erinnerung an eine wesentlich kaufmännische Kolonisation, die als einzige Spur eine geografische Bezeichnung zurückgelassen hat. In Europa haben sie wirksam die katholische Gegenbewegung des 16. Jahrhunderts unterstützt und der Kirche die südlichen Länder erhalten. Sie haben eine gewisse Zahl von Protestanten in den Schoß der Kirche zurückgeführt, aber zahlreiche Übertritte zum Protestantismus haben sie nicht verhindern können. Die Länder, die sie protestantisch vorfanden, sind es bis heute geblieben. Trotz eines 200-jährigen Kampfes haben sie bis zu ihrer Aufhebung nicht vermocht, über den Gallikanismus zu triumphieren. Die ultramontane Richtung, weit entfernt die Herrschende in der Kirche zu sein, war damals in Misskredit geraten. Die päpstliche Allmacht war fast nur dem Namen nach anerkannt. Dönninger übertrieb nicht, als er sagte, die Jesuiten haben keine glückliche Hand gehabt, der Segen Gottes ruhte nicht auf ihren Unternehmungen. Sie haben mit Eifer, mit Hingabe gebaut, aber nur zu häufig hat ein Sturmwind ihre Bauten bis auf die Fundamente weggefegt. In der Tat, wie viele Rückzüge, besiegelt durch die vom Papste verfügte Aufhebung des Ordens. Welcher Ursache ist dieser völlige Misserfolg am Schlusse so vieler Scheinerfolge zuzuschreiben? Ich kann mich täuschen, aber mir scheint, dass der Jesuitismus nirgendwo eine echte religiöse Erweckung war, eine Erneuerung innerer Frömmigkeit, die alleine ihm für sein Werk eine dauerhafte Grundlage hätte geben können. Ohne Zweifel gibt es unter den Jesuiten fromme und echt christliche Leute. Aber der Orden als solcher beschäftigt sich hauptsächlich mit äußeren Übungen der Religion und diese Kalenderfrömmigkeit, wie Saint-Simon sie nennt, schafft kein neues Leben im Menschen, befördert nicht die Herrschaft Christi und kann nicht einen tatsächlichen und entscheidenden Einfluss auf diejenigen ausüben, die sich ihr hingeben. Ich gehe gewiss nicht so weit, das grausame Urteil zu unterschreiben, das Cousin im handschriftlichen Nachlasse von Pascal gefunden hat. Menschen ohne Worthalten, ohne Ehre, ohne Wahrhaftigkeit, doppelten Herzens und doppelter Zunge, ähnlich dem Amphibienwesen der Fabel. Aber sie haben zu sehr die schönen Worte des heiligen Franziskus vergessen, schmeichelt euch nicht vollkommen zu sein, weil ihr Werke vollbringt, die auch ein Böser vollbringen kann. Er kann fasten, seine Gebete sagen, sein Fleisch kreuzigen, nur eines ist ihm unmöglich, treu sein dem Herrn. Infolge der Anweisungen der Jesuiten-Beichtväter macht sich deutlich ein Wiederaufleben dessen bemerkbar, was man fromme Werke nennt. Fasten, Prozessionen, Wallfahrten, Almosen und Feindschaft gegen die Ketzer. Durch die Kasuistik, die den Sünder nicht zur Verzweiflung bringen will, mit ihrer leichten Moral verschaffen sie sich Anhänger, machten sich volkstümlich, füllten sie ihre Kirchen, ihre Noviziate, ihre Schulanstalten. Aber hat der überwiegende Einfluss, den sie erlangten, die Sittenlosigkeit des 17. und 18. Jahrhunderts in Frankreich vermindert oder aufgehalten? Muss man nicht vielmehr sagen, dass die Sittenverderbnis gerade in jene Bevölkerungsklassen sich hineingefressen hat, die in ihren Schulen herangebildet worden sind? Merkwürdig, gerade jenes Geschlecht, welches die Jesuiten herangebildet haben, war es, das gegen sie aufstand und ihre Abschaffung durchsetzte. Der wesentlich äußerliche Erfolg dieses Ordens, durch den sie selbst getäuscht wurden, zeitigte schädliche Folgen. Sie wurden erfüllt, und zwar von Anfang an mit einem ungeheuren Stolze, nicht als Einzelne, aber als Gesamtheit. Es ging hier wie mit dem Gelübde der Armut. Die Einzelnen blieben arm, und viele aus ihnen übten Demut, der Orden besaß ungeheuren Reichtum und nährte unangemessenen Stolz. Vom Augenblicke an, wonach ihrer Überzeugung die Ausbreitung ihres Ordens als das beste Mittel erschien, den Sieg des wahren Glaubens herbeizuführen, wo die Arbeit für die Ausbreitung des Ordens ihnen gleichbedeutend dünkte mit der Arbeit für die größere Ehre Gottes, nahm dieser Ausdruck für sie eine viel engere Bedeutung an als für uns. Er bedeutete, die größere Ehre des Ordens, seine Ausbreitung, seinen Sieg. Diese Anhänglichkeit an den Orden nahm vielleicht ihnen selbst unbewusst einen egoistischen Charakter an, der an das Verhalten der Templer erinnert und der sie Mittel benutzen ließ, die nicht immer durch den Zweck gerechtfertigt waren. Hieraus entsprang die Hinneigung zu den Großen, zu Ministern, zu Fürsten. Hieraus unter Vorspiegelung vollständiger politischer Gleichgültigkeit das weltlich-politische Wesen, Aulizismus, über das sich Aquaviva beklagt und das er nicht auszurotten vermochte. Aus der gleichen Ursache stammen die oft sehr geschickten Maßnahmen, um aus ihren Schülern die vornehmen, reichen, talentvollen in ihre Gesellschaft zu bekommen. Maßnahmen, die sie oft in wenig erbauliche Prozesse verwickelten und bittere Klagen der Eltern hervorriefen. Was Piaget von den allgemeinen Misserfolgen des Jesuitenordens und von ihren Ursachen sagt, betont Abbé Georgel, früher selbst Jesuit für Portugal. Es gab in Europa, ja selbst in beiden Welten, kein Land, in welchem der Jesuitenorden so sehr verehrt, so mächtig, so fest gegründet war, als in den der portugiesischen Herrschaft unterworfenen Ländern und Königreichen. Seitdem der Wundertäter Franz Xaverius, der vom heiligen Ignatius nach Lissabon gesandt worden war, die Herrschaft und den Handel dieser Krone in Indien, Japan und China ausgebreitet und befestigt hatte, dadurch, dass er die Grenzen des Christentums durch die Wunder seines Apostolats erweiterte, seitdem die Küsten von Afrika und die ungeheuren Flächenräume Brasiliens durch die Arbeiten, durch den Schweiß und das Blut der Jesuitenmissionare für die Portugiesen befruchtet wurden, hat der Hof von Lissabon nie aufgehört, dieser Gesellschaft alle jene Gunstbezeugungen zu erweisen, die nur immer unbegrenztes Zutrauen und tief eingreifenden Einfluss bekunden. Sie waren am Hofe nicht allein die Leiter der Gewissen und des Wandels der Prinzen und Prinzessinnen der königlichen Familie, sondern auch der König und seine Minister zogen sie bei den wichtigsten Angelegenheiten zu Rate. Keine Stelle wurde in der Verwaltung des Staates oder der Kirche ohne ihre Zustimmung und ihren Einfluss vergeben, so zwar, dass der hohe Klerus, die Großen und das Volk untereinander wetteiferten, sich um ihre Gunst zu bewerben. Wie kam es also, dass gerade von Portugal der erste Stoß ausging, der dies prächtige Gebäude erschütterte und zertrümmerte? Georgel hätte die weitere Frage stellen können: Wie kam es, dass gerade die Bischöfe Portugals die Aufhebung des Ordens in Hirtenbriefen oft mit scharfen Wendungen gegen die Jesuiten gutheißen? Der Luzerner Domherr und Professor der katholischen Theologie J.B. Loy